mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Hol dir kein Boy vom Knappenstrich, denn die kosten wirklich fürchterlich viel Geld und stressen rum. Kaum dass es einem gefällt, sind sie wieder weg. Hinterlassen ihren Dreck überall in den Lagen und in der Wohnung. Geh lieber in die Sauna, Mann, da sieht man dann und wann auch hübsche Boys rumstehen. Und du wirst sehen, da kann was gehen, wenn du lang genug Geduld hast. Dann findet selbst der letzte Spaß in diesem schwulen Knast bei 90 Grad nen hübschen. Tiger um die